Marmelade oder Honig, Elfi? Honig, bitte. Marmelade oder Honig, Trudi? Honig, bitte. Und Kakao. Ich auch Kakao, wie Elfi. Hat Frau Vogel ihren Mann gefunden? Kaum. Sie heulte wie eine dänische Dogge. Sei doch etwas wählerisch an deinen Vergleichen, Arthur. Herr Vogel war der tüchtigste Gärtner, den wir je hatten. Ich habe ihr bei der Suche geholfen. Zuerst im Garten, dann im Haus. Wie zu erwarten war, nichts. Keine Spur von Herrn Vogel. Wie kam sie überhaupt darauf, ihn bei uns zu suchen? Herr Vogel ist von der Arbeit nicht nach Hause gekommen und sein Arbeitsplatz war hier. Das erinnert mich. Schweig, Trudi. Burkhard war Meteorologe. Er wollte nur nach dem Regen sehen. Hier, auf der Terrasse. Ich sagte, schweig, Trudi. Ach, der Kakao ist auch nicht mehr, was er war. Nach allem, was man hört, hat er 6 Kinder. Bei seinen Manieren hätte sich die Zahl bestimmt verdoppelt. Aber als Gärtner konnte man ihn bewundern. Findest du nicht auch, Elfi? Die arme Frau. Auf dieser Welt ist nichts so angebracht wie Mitleid mit den Frauen. Sie wollte sich an die Polizei wenden, sagte sie. Die Polizei? Vielleicht möchte er wiederkommen. Und kann nicht. Wie ich damals. Ich wollte nur einen Spaziergang machen am Fluss. 2 Männer, 2 Unbekannte mit gelber Krawatte grüßten mich. Ich glaube, ich konnte ihren Gruß gerade noch erwidern. Als ich erwachte, lag ich in einem alten Bootshaus, mit den Füßen im Wasser, nackt, splitternackt, und meine Füße im Wasser. An meinem Kopf klebten Glasscherben. Sie hatten mich gefesselt, und das Wasser stieg in dem alten Bootshaus. Warum? Ich meine... Du meinst, warum nicht auch Herr Vogel in so einem Bootshaus liegen könnte? So ungefähr. Ausgeschlossen, Arthus. Gewisse Erlebnisse sind nur gewissen Leuten vorbehalten. Herrn Vogel wird nie widerfahren, was dir widerfahren ist. Er hat immerhin 6 Kinder. Vielleicht stöbert die Polizei auch Herrn Vogel auf. Dann bringt sie ihn sicher zu seiner Familie zurück. Ach, eines Tages wird eine Postkarte kommen aus Frankreich oder aus der Schweiz. Auf der Postkarte Rosenfelder im Wind. Ach, es ist furchtbar, Trudi, aber wir müssen es uns eingestehen. Dies ist eine Männerwelt. Ein Honigbrot, bitte. Überleg dir, wenn wir uns herausnehmen wollten, was Sie sich herausnehmen. Wie diese Welt dann aussehe. Hat geklingelt, Arthus. Vielleicht bemühst du dich und siehst nach, wer es ist. Ja, ich sehe nach. Darf ich dir noch Kakao geben, meine Liebe? Ich will keinen Kakao. Ich hasse Kakao. Aber wir trinken ihn doch, Elfi. Jeden Tag. Ja, daran kannst du sehen, wie gleichgültig ich geworden bin. Schottischen oder irischen? Schottischen oder irischen was? Whisky natürlich. Ja, selbstverständlich schottischen. Es ist die Polizei. Drück dich bitte etwas korrekter aus, Arthus. Dazu bist du verpflichtet. Als Stiefbruder 2 Deutschlehrerinnen. Pensionierter, um es ganz genau zu sagen. Also von mir aus. Draußen steht ein einzelner Polizist, der möchte etwas fragen. Sind wir zu sprechen für ihn? Für den Herrn herein. Oh, Trudi, wir können nicht zusehen. Wir können es auch nicht zulassen. Was meinst du? Wie sie der Welt ihren Stempel aufdrücken, wie sie sie zeichnen mit ihrem Wesen. Überall, wohin du siehst, findest du die Spuren ihrer Rücksichtslosigkeit und ihr Egoismus. Bis zum Rand der Welt reicht ihr Egoismus. Sie tragen spitze Schuhe und Jacken aus Schlangenhaut und sie schamponieren ihr Haar. Mit einem Expander trainieren sie ihre Muskeln, sie ölen sogar ihre Muskeln. Sie führen sich ein mit ihren Bügelfalten und ihrem Duft nach Rasierwasser und man glaubt ihnen. Aber dann... Guten Tag, meine Damen. Guten Tag. Guten Tag, bitte. Entschuldigen Sie, meine Damen, ich brauche nur einige Auskünfte. Ich vermute, dass es sich um Herrn Vogel handelt. Einige Aussagen, die ich überprüfen muss. Er war Ihr Gärtner? Ja, 2 Tage in der Woche. Wie wir erfuhren, hat er das weitergesucht. Seine Frau hat ihn als vermisst gemeldet. Da liegt darin ein Widerspruch. Er wurde zuletzt auf Ihrem Grundstück gesehen. Vor 5 Monaten ist ein kleiner Junge entlaufen. Wie ich der Zeitung entnehme, tun kleine Jungen das täglich. Er wurde auf der Suche nach seinem Ball zuletzt auf Ihrem Grundstück gesehen. Dann hier. Ein Neufundländer wurde als vermisst gemeldet. Nachbarn sahen ihn zuletzt auf Ihrem Grundstück. Na und? Was wollen Sie damit sagen? Hör genau zu, Trudi. Na ja, ich höre genau zu. Desgleichen fehlt von einem Betrunkenen, der seinen Rausch unter Ihrer Weißdornhecke ausschlief, jede Spur. Ach, offenbar verdächtigen Sie uns hier, eine Art gemischten Friedhof zu unterhalten. Also diesen Eindruck muss man tatsächlich bekommen. Ich möchte nur wissen, ob Sie selbst etwas dazu zu sagen haben. Wozu? Dass Leute, die man später als vermisst gemeldet hat, zuletzt auf Ihrem Grundstück gesehen wurden. Ich verbitte mir solche Fragen. Und meine Schwester verbittet sie sich auch. Nicht wahr, Trudi? Ja, selbstverständlich, mit aller Entschiedenheit. Beruhigen Sie sich, meine Damen. Es handelt sich doch nur um Auskünfte. Reicht Ihr Grundstück bis zum Flussweg da unten? In besseren Zeiten reichte es bis zur Elbe. Wir haben ein Stück abgetreten, der Öffentlichkeit. Ja, den Witwen und Waisen, die da jetzt in der Dämmerung ihr Unwesen treiben. Hübschen Blick haben Sie von hier auf den Fluss, auf die Wetterstation. Die Meteorologie. Bitte, Trudi. Und dieser Schuppen? Welch ein Schuppen? Die Ruine da, oder was es ist. Er meint das Labyrinth, Elfi. Diese fünfeckige Ruine. Es ist ein Labyrinth. Ein kleines Gartenlabyrinth. Ein seltsames Bauwerk. Es wirkt so ausländisch. Vater erhielt es als Geschenk aus Persien. Von Monsieur Umar Ikhayyam. Er stammt aus seinen Gärten. Sie waren nämlich nicht nur Geschäftspartner, sie waren auch Blutsbrüder, Vater und Monsieur Ikhayyam. Und wozu dient das? Wozu dient das Ding? Zur Verwirrung, junger Mann. Zur Verwirrung der Sinne, zumindest eines Sinns. Man verirrt sich, um die Freude des Wiederfindens zu genießen. Verirren? In dieser Streichholzschachtel? Das Ding ist doch nicht größer als ein Gartenhäuschen. Wenn es sein soll, kann man sich auf einem Suppenteller verirren. Auf einer Untertasse, junger Mann. Sie zweifeln? Ich versuche mir vorzustellen, wie man da verschütt gehen kann. Das ist natürlich eine eingebildete Verirrung. So. Ja, und ein eingebildetes Wiederfinden, aber das kann viel köstlicher und intensiver sein als die Wirklichkeit. Waren Sie schon mal drin in diesem Irrgarten? Papa hat es uns ausdrücklich verboten. Und daran haben wir uns natürlich gehalten, junger Mann, bis heute. Darf ich mir das mal ansehen? Bitte, wenn Sie keinen Wert auf unsere Begleitung legen. Geben Sie Acht auf die frischen Beete. Ich habe selbst ein Gärtchen. Entschuldigen Sie. Wo ist denn der junge Mann von der Polizei? Im Labyrinth. Verabschiedet hat er sich noch nicht. Er wollte es untersuchen. Aber doch nicht so lange. Ich frage mich, was er dort treibt. Soll ich ihn rufen? Was meinst du, Elfi? Kommt. Warum sollen wir nicht einmal die Polizei überraschen? Langsam, langsam, Arthur. Wir haben Zeit. Hier. Hier sind seine Schritte. Sie führen direkt darauf zu. Sie führen hinein. Und jetzt, Elfi? Sollen wir warten? Bestimmt du, was getan werden soll. Hört ihr was? Vielleicht ist er gestürzt. Ob er ohnmächtig geworden ist? Solchen Leuten fehlt die Sensibilität, um ohnmächtig zu werden. Ob er etwas entdeckt hat? Was? Was sollte er denn entdecken? Du warst nie drin. Hat da nicht jemand gestöhnt? Ich kenne den Grundriss, das genügt. Außerdem hat Papa uns verboten. Wie mag es darin aussehen? Im Innern des Labyrinths. Ich ruf mal. Hallo? Hören Sie mich? Herr Wachtmeister, hallo! Soll ich es mit Klopfzeichen versuchen? Warum gehst du nicht einfach hinein und siehst nach? Ich? Na, 10 Schritte. In einer Minute kannst du dich überzeugen. Ich wollte es ja schon immer mal. Dann trifft es sich ja ausgezeichnet. Warum meldet der sich nicht? Hallo, Herr Wachtmeister! Also ich werde es mal mit Klopfzeichen versuchen. Ach, lass doch die Spielerei. Anscheinend ist er tatsächlich fort, ohne sich verabschiedet zu haben. Aber kann doch nicht fort sein, Elfie. Seine Spur führt hin, eine einzige Spur. Dann geh und überzeug dich, was er darin macht. Und wenn ich mich verirre? Früher war das der Anfang eines Abenteuers. Und nicht mehr zurückfinden? Du, das wäre nicht sehr höflich. Du würdest uns zwingen, einen Ersatz für dich zu suchen. Oh, Todi beginnt zu frösteln. Bitte sieh nach, wo der Herr von der Polizei bleibt. Also ich muss sagen, mir ist nicht ganz wohl auf einmal. Hallo, hören Sie uns denn nicht? Wir warten auf Sie, hallo! Du fürchtest dich doch nicht, Artus. 100 Mal bin ich an diesem Ding vorbeigegangen. Immer war es mir gleichgültig. Blind, ich war einfach blind für diesen komischen Irrgarten. Und jetzt? Du, wenn dir etwas zustößt, du lässt 2 Schwestern zurück. Wir aber verlieren den einzigen Bruder. Sind wir eigentlich verpflichtet? Wozu? Dort hineinzugehen? Okay. Zu suchen? Bitte, Artus, tu die fröstelt. Und da wir uns an Papas Verbot halten müssen, wirst du jetzt dort drin nach dem Rechten sehen. Erinnere dich, was du uns schuldig bist. Ich? Ich schulde euch nicht mehr, als ihr mir schuldet. Ach, hör mal genau zu, Budi. Unser Bruder scheint sein Gedächtnis einzubüßen. Ja, ja, ich merke es, Elf, ich höre es. Was habt ihr denn groß für mich getan nach dem Unfall im Bootshaus? Da habt ihr mich zu euch genommen als Diener. Ach, und wer hat dich liebevoll gefesselt, bevor du die Anfälle bekamst? Und wer hat verhindert, dass du dich Männern mit gelber Krawatte in den Weg geworfen hast? Wer hat dich von dem Äußersten bewahrt? Es ist wirklich nichts zu hören da drin. Okay, Artus, bitte, bitte bring uns Gewissheit. Und wenn sich nichts anfangen lässt mit der Gewissheit? Das ist möglich. Willst du meine Jacke, Trudi? Ihr habt mich gezwungen. Ich wollte nicht. Ihr habt mich gezwungen dazu. Wenn mir etwas zustößt, euch wird man. Sollen wir nicht warten, Elfie? Auf der Terrasse ist es wärmer. Und wenn er etwas entdeckt? Still. Es wird an uns sein, die Entdeckung auszuwerten. Außerdem glaube ich, dass es hier nichts zu entdecken gibt. Man weiß zwar nie, mit welchem Vater man sich eingelassen hat, aber kannst du dir denken, dass Papa etwas Besonderes vorhatte mit diesem Labyrinth? Nicht Papa, aber vielleicht Monsieur Chaya. Persien ist anders. Vielleicht ließ er das Labyrinth für ausgesuchte Feinde bauen. Ich habe gelesen, dass man in Persien verpflichtet ist, seinen Feinden ein unterhaltsames Ende zu bereiten. Und ich habe den Eindruck, dass ich mich künftig auch um deine Lektüre kümmern muss. Ja, aber ist das nicht alles sonderbar? Da, dort kommt Artus. Wo? Ja, sah so aus. Hinter den Büschen. Ich muss mich getäuscht haben. Ach, Artus werden wir nie loswerden. Sei ganz ruhig. Entschuldige, Elfie, aber ich muss immer dort hinübersehen. Ich stelle mir vor, dass auch er... Was? Er müsste doch schon hier sein, bei seiner Furcht vor geschlossenen Räumen. Er müsste längst draußen ruhig, sein, Elfie. Ruhig, Trudi, ganz ruhig. Aber Tante Marlies hat sich für heute zum Abendbrot angesagt. Ach, endlich mal was Erfreuliches. Ja, da müssen wir ja an Rum denken. Ja. Haben wir noch Rum? Eine 3/4 Flasche. Seit einem Jahr hört Tante Marlies die Stimme auch ohne Rum. Sie hört jetzt mehrere Stimmen, auch Geräusche. Wo sie geht und steht, sagt sie, hört sie schwere Brecher gegen eine Mole schlagen. Solange sie nicht nass dabei wird, geht's ja. Das heißt wohl, dass sie allmählich taub wird. Hm? Sie sagt, Felicitas ist wieder da. Sie will sie mitbringen heute Abend. Ach, sagte sie das wirklich? Ohne Felicitas traut sie sich nicht mehr aus dem Haus. Na, dann berücksichtige eben ihren Wunsch. Aber Felicitas ist tot, seit 30 Jahren tot. Warum hindert dich das, ein zusätzliches Gedeck aufzulegen? Auch ein extra Schnitzel? Na, kein extra Schnitzel natürlich. Aber das Schnitzel für Tante Marlies musst du jetzt besorgen. Und wenn Arthus ruft? Dann werde ich ihm antworten. Schließlich, wir können ihn doch nicht entbehren. Sieh nur, wie er nickt. Auch der Schatten der Reiherfeder nickt an der Wand. Ein imponierender Hut, Tante Marlies, ein begeisternder Hut. Ja, und in der Straßenbahn, dieser Lümmel von Schaffner verlangte von mir, den Hut abzusetzen. Ach. Angeblich wollte er den ganzen Wagen im Auge behalten können. Na, du hast ihn doch hoffentlich nicht abgesetzt. Ich? An der Post bin ich ausgestiegen. Ich habe sofort an die Behörde für Verkehr geschrieben. Die sollen gefälligst die Straßenbahnwagen verbreitern. Ach, Salat. Todi, bitte reicht Tante Marlies den Salat. Bitte, Tante Marlies. Danke, mein Kind. Ich glaube, Felicitas nimmt nichts mehr. Nicht wahr, Felicitas? Ach so, ja. Sie war genauso empört über diesen jugendlichen Schaffner. Ungekämmt, rosa Pickel mit winzigen Eiterköpfen, kariöse Zähne, trotzdem einen Verlobungsring am Finger. Fühlst du dich wohl, Felicitas? Ist sie müde? Wie? Was sagst du? Ach ja, sie sagt, Liebe ist eine Falle. Und sie hat vollkommen recht. Jeder kann für jeden eine Falle sein. Aber was sich in dieser Falle abspielt, das geht nie über einen Unterhaltungsroman hinaus. Horch nicht immer hinaus, Trudi. Du siehst mitgenommen aus, mein liebes Kind. Schwindelgefühle? Ich fürchte, Trudi hofft immer noch auf die Rückkehr von Arthus. Ach, das gibt sich, das verliert sich. So wie sie da sitzt, mir scheint, sie trauert sogar um ihn. Tust du das, Trudi? Trauer ist etwas sehr Kostbares. Man soll sie nicht bei jeder Gelegenheit anlegen. Auf keinen Fall, wenn so ein muskulöses Scheusal abhanden kommt. Ja. Ein Mann weniger, das heißt, eine Falle weniger für eine erbarmungswürdige Frau. Früher, als meine Augen noch besser waren, schrieb ich jeder Frau, die ihren Mann für vermisst erklären ließ, einen Gratulationsbrief. Hörst du, was Tante Marlies sagt, Trudi? Ja. Ja, nimmst es dir aber auch zu Herzen? Ich denke, wir haben alles Nötige besprochen. Ja, ich stelle mir nur vor, ich muss mir immer vorstellen, ob sie tot sind. Sie können doch nicht nur herumirren. Irgendwas muss mit ihnen geschehen sein im Labyrinth, sonst hätten sie doch auf die Rufe geantwortet. Sie hätten sich gemeldet. Natürlich ist etwas mit ihnen geschehen. Ich hoffe es sogar. Was mit ihnen geschehen ist, das braucht nicht unsere Sorge zu sein. Ich finde sie sogar reizvoll, diese Ungewissheit. Sie sind verschwunden, nichts weiter. Abhanden gekommen in einem Labyrinth. Damit sagst du durchaus die Wahrheit. Ob sie leiden müssen vorher? Hast du etwas dagegen? Nach allem Leid, das sie über uns gebracht haben? Aber irgendwo müssen sie doch bleiben. Moment, was? Was sagst du, Felicitas? Felicitas meint, eine Tat fällt leichter, wenn man nicht gezwungen wird, die Folgen der Tat zu betrachten. Arthus. Er war ein so anstelliger Bruder. Mein liebes Kind, was immer du für deinen Bruder vorbringen magst, vergiss nicht, dass er ein Mann war. Darf Felicitas einen Rum trinken, Tante Marlies? Ausnahmsweise. Gut. Nein, wir können das nicht. Also wir dürfen das nicht tun. Melden. Wir müssen melden, was wir entdeckt haben. Welcher Labyrinth hier steht. Das könnte doch auch anderen Unglück bringen. Unschuldigen Leuten. Oh, ich habe Angst, Elfie. Es ist alles besprochen. Eine große Gelegenheit, um das Leiden in der Welt zu verringern. Das Labyrinth wird uns helfen. Mit Hilfe des Labyrinths werden wir für Erlösung sorgen, für viele kleine Erlösungen. Uns wurde ein Zeichen gegeben. Wir müssen es erkennen. Sprich deutlicher, Tante Marlies. Allen, die wehrlos unter ihren Männern leiden. Ja. Die Zeit des demütigen Leids wird ein Ende nehmen. Die Zeit der Kränkungen und stummen Unterwerfungen. Die Zeit der heimlichen Tränen. Wir haben es in der Hand, Hamburg oder doch einige Stadtteile Hamburgs wieder glücklich zu machen. Mithilfe des Labyrinths. Mithilfe des Labyrinths. Tut es nicht. Ich weiß nicht, was du vorhast, Tante Marlies, aber tut es nicht. Manchmal braucht das Glück seine Soldaten. Das Glück vieler Frauen. Ja, was willst du tun, Tante Marlies? Einen Feldzug eröffnen. Einen Feldzug gegen das Unglück. Wir werden sie einladen. Alle Frauen, die unter Männern gelitten haben oder immer noch leiden. Wir werden sie einladen. Wir werden uns ihre Leiden schildern lassen. Wir werden sie gewissenhaft taxieren. Wenn sie schwer genug sind, die Leiden, werden wir den armen Frauen einen Vertrag anbieten. Worin wir uns verpflichten, den Urheber der Leiden abhanden kommen zu lassen. Das meinst du doch, Tante Marlies? Auf reinliche, auf prompte und spielerische Art. Abhanden. Ja, das meine ich. Hast du an Gebühren gedacht? An eine Anerkennungsgebühr. Damit sind freiwillige Zuwendungen nicht ausgeschlossen. Keineswegs. Auch gegen eventuelle Schenkungen brauchen wir uns nicht zu sperren. Ja. Gute Arbeit verlangt ihren Preis. Denn auch psychologisch ist es ratsam, Gebühren zu erheben. Wir werden darauf angewiesen sein, mein liebes Kind. Wenn das Leiden geprüft ist, der Vertrag unterschrieben, dann geben wir einen Empfang. Beide Teile werden eingeladen. Sie können sich noch einmal auf neutralem Boden begegnen. Mhm. Zu gegebener Zeit schlendern wir durch den Garten, geraten dabei in die Nähe des Labyrinths und dort geschieht es. Dort findet der Abschied statt. Ein Augenblick, wie? Ja? Was? Felicitas meint, wir werden Archivräume mieten müssen für all die Dankschreiben. Mundpropaganda? Nein, ich dachte an Annoncen in den Hamburger Zeitungen. Aha, ja. Wir nennen uns Beratungsstelle. Ja, Beratungsstelle für unschuldig leidende Frauen. Als Wahlspruch schlage ich vor, siebet eure Männer oder wirf hin die Last des Lebens. Großartig, großartig. Du kannst dich auf uns verlassen, Tante Marlies. Wir werden dir helfen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Es gibt so viele, die von Trennung träumen. Sie wissen nur nicht, wie man sie vollziehen kann. Trudi, gib zu, Trudi. Du fühlst dich nicht wohl. Also bitte, bitte, bitte tut es nicht. Und gerade dir haben wir eine besonders schöne Aufgabe zugedacht. Wenn es in den Garten geht, du, liebe Trudi, wirst die Führung übernehmen. Plaudern, stelle ich mir vor, wirst du die Verurteilten an das Labyrinth heranführen. Ein Zögern, eine anmutige Verlegenheit. Du wirst sie bitten, deinen Seidenschal zurückzuholen, den ein Wind ins Labyrinth geweht hat. Danach brauchst du nur den Namen abzuhaken. Bitte nein, also mit mir dürft ihr nicht rechnen. Fürchtest du dich? Ich kann es nicht. Soll ich dir sagen, warum du es nicht kannst? Der Magen? Die Erinnerung. Es liegt mindestens 20 Jahre zurück und sie kommt nicht davon los. Erzähl doch, Tante Marlies, was es ist, was dich hindert. Erzähl. Oder soll ich es erzählen? Muss das sein, Elfie, bitte. Ein Meteorologe, Tante Marlies. Einer, der den Tau der Nacht in Zentimetern ausdrückt. Burkhard Knopf hieß er. Seine spezielle Liebe galt den Cirruswolken und dem Monsumregen. Hör auf, wie bitte, ich flehe dich an. Hör auf. Sie waren nicht mehr die Jüngsten, als sie sich kennenlernten. Es war ein Schulfest, nicht wahr, Trudi? Schulfest. an dem auch die Ehemaligen teilnahmen. Jedenfalls, wir beide waren schon hübsch über die 40. Und wie ist Trudi zur Vernunft gekommen? Ach, du hättest das miterleben müssen, Tante Marlies. Beide über 40 und beim Abendessen. Sie fütterten einander beim Essen, während ich dabei saß. Und wenn sie sich nicht fütterten, dann massierten sie sich gegenseitig die Finger. Vom Augenblick an, wo sie sich an der Tür begrüßten, ließen sie sich praktisch nicht mehr los. Und beide weit über 40. Und die Sprache, die sie erfanden, entwürdigend. Sie redeten nur noch in einer albernen Kälbersprache, selbst vor fremden Leuten. Statt Kage brauchten sie Tee. Tom in den Teller und so weiter. Offenbar merkten sie nicht, wie sehr sie ihre Würde aufgaben. Es war einfach unerträglich, das alles mitzuerleben. Ja, ich kann mir vorstellen, was du durchgemacht hast, Elfie. Und dann an einem Sommerabend, es war ein 8. Juli und er war gerade gegangen, da überraschte Trudi mich mit der Nachricht, dass sie heiraten wollten. Sie war noch ganz aufgelöst. Nicht weiter. Ich verspreche alles, was du verlangst, aber nicht weiter. Alles muss erzählt werden. Nur Klarheit kann dir Heilung bringen. Ja, das trifft leider zu, mein liebes Kind. Am nächsten Morgen blieb Trudi im Bett. Sie bat mich, den Arzt zu rufen. Na bitte, das hat man davon. Ja. Sie glaubte, sie bekäme ein Kind. Ein Kind? Jawohl, von der Umarmung. Am Abend vorher hatte der Meteorologe sie umarmt und am nächsten Morgen glaubte Trudi, sie müsste ein Kind bekommen, innerhalb von 24 Stunden. Ja, und dieser Mensch? Wie konntet ihr euch befreien von ihm? Am nächsten Abend, wir hatten zusammen gegessen. Ihr hattet zusammen gegessen. Ich kam später von einer Elternversammlung. Plötzlich stand er auf und ging auf die Terrasse, wollte nur nach dem Regen sehen. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Nichts. Ach. Warum hast du das alles erzählt, Elfie? Warum? Damit du endlich merkst, wie viel alles wert war. Damit du aufwachst. Du siehst hoffentlich ein, vor welchem Unglück Elfie dich bewahrt hat. Er wäre nicht sofort gegangen. Nicht Burkhard. Sie bildet sich ein, dass etwas geschehen ist, etwas Unerwartetes. Er hätte sich zumindest verabschiedet. Wann nimmst du endlich Vernunft an, Trudi? Sei nicht so streng zu ihr. Denk an Felicitas. Trudi weiß doch, was geschehen ist, dass Felicitas sich einfach in das brodelnde Heckwasser fallen ließ, im Morgengrauen. Aber den Grund? Kennst du auch den Grund? Du musst dir vorstellen, Felicitas ist mit einem Kaufmann verheiratet, einem angesehenen Weizenkaufmann. Der Zwillingsbruder ihres Mannes ebenfalls ein angesehener Weizenkaufmann. Was tun die Unholde auf der Rückkehr von einer Fachkonferenz in Toronto? Mitten auf dem Atlantik? Sie trinken natürlich. Und welch ein Plan entsteht dabei in den Köpfen der Weizenkaufleute? Zum Spaß. Hört nur, zum Spaß beschließen sie, sich in ihren Kabinen zu irren. Die Zwillingsbrüder möchten wissen, wie lange ihre armen Frauen brauchen, um den Irrtum zu entdecken. Immerhin, Felicitas entdeckte den Irrtum im Morgengrauen. Nicht wahr, Felicitas? Du hast gehandelt, wie es alle getan hätten. Nicht? Nicht wahr, Felicitas? Aha. Und die andere? Zu spät, mein Kind. Sie erfuhr es 30 Jahre zu spät. Also, wir helfen nur denen, die sich selbst nicht helfen können. Ja. Habt ihr auch das Gefühl, dass es glückliche Tage werden? Ich weiß es. Oh, welch ein Geräusch. Die Wellen werden immer stärker, immer höher. Sie schlagen gegen die Mole. Trinkt noch etwas, Tante Marlies. Geht alles reibungslos, Trudi? Wir haben vorübergehend geschlossen, wegen Überfüllung. Schrecklich, jede scheint mit einem Unhold zu leben. Jede lebt mit einem Unhold, aber manche entdecken es nie. Es kommt nur darauf an, wann die Masken fallen. Ach, das habe ich mir oft gewünscht, eine Geißel zu sein, hart und reinigend, plötzlich dazwischen zu fahren, so schmerzhaft wie die Klarheit. Endlich. Können wir fortfahren? Die Karteikarten, Trudi? Sind alle ausgefüllt, Elfi. Das Wichtigste ist aufgenommen. Ja, gut. Armbrust, Frau Ingrid Armbrust. Beginnen wir mit ihr. Und bitte, Trudi, eine neue Klientin erst auf Klingelzeichen. Frau Armbrust, Frau Ingrid Armbrust, wir lassen bitten. Bitte, ich habe nur so schrecklich viel vor. Könnte ich dir nicht eher sehen? Bitte, Frau Armbrust, nehmen Sie Platz. In diesem Sessel. Danke. Darf ich das Kopftuch aufbehalten? Na, selbstverständlich. Hier gibt es keinen Zwang. Meine Haare nämlich. Als Kind hatte ich lange Zöpfe und so schwer. Bis zur Hüfte reichten sie. Haarausfall? Seit 2 Jahren. Ich wage es kaum noch zu kämmen. Oh, na fassen Sie sich, liebe Frau Armbrust. Wir sind da, um Ihnen zu helfen. Ich habe alle Mittel ausprobiert. Es hilft nichts. Aber das Schlimmste... Ihr Mann? Die Kränkungen. Nicht einmal, dass er sich von mir abgewandt hat. Die Kränkungen sind es. Sein Spott. Er braucht mich nur anzusehen, dann verzieht sich sein Gesicht. Er findet immer neue Kränkungen. Heute sagte er, ich gebe ihm das Gefühl, mit Jules Brünner im Bett zu liegen. Jules Brünner? Ein Schauspieler. Aber kahl, oben ganz kahl. Ist es dann wenigstens ein guter Schauspieler? Ich vermute, dass er sich weigert, mit Ihnen auszugehen. Nicht einmal ins Kino, obwohl es da dunkel ist. Das geht so weit. Früher habe ich die Miete bei der Bank eingezahlt. Jetzt tut er es. Sogar sein Bier holt er sich selbst. Und das trinkt er im Zimmer unserer Untermieterin. Am meisten kränkt mich... Sein Gelächter... Sein Gesang. Ach. Manchmal brauche ich nur in sein Zimmer zu treten, dann singt er schon los. Guter Mond, du gehst zur Stille und so weiter. Eine Grausamkeit, die sich tarnt. 8 Punkte, Elfi, falls du einverstanden bist. Ja, ja, ja. Sind Sie über die Prozedur unterrichtet, Frau Armbrust? Uns wurde alles gesagt vorhin. Wir haben Ihrem Mann 8 Punkte gegeben. Für bemerkenswerte Grausamkeit, für Verachtung und Schamlosigkeit. 8 Punkte reichen aus. Falls Sie also zur Trennung entschlossen sind und Ihren Mann uns überlassen wollen, dann bitte ich Sie hier zu unterschreiben. Es muss ihm ja nicht gleich das Schlimmste passieren. Oh, wir machen ihn zum Insassen eines Labyrinths. Dort kann er nachdenken über die Grausamkeiten, die er an Ihnen begangen hat. Ja. Nein, nein, nein, hier bitte. Verdient hat er das nach allem. Ja, wir fühlen mit Ihnen. Sobald Sie die Gebühren überwiesen haben, hören Sie von uns. Na, nur noch ein wenig Ausdauer, liebe Frau Armbrust, noch ein wenig Mut. Das Martyrium hat bald ein Ende. Wir schreiben Ihnen, wann und wie Sie Ihren Mann zu uns bringen. Er wird allein kommen wollen, das weiß ich schon. Ja, wir sind auf alles eingerichtet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank. Und jetzt die nächste. Wenn Trudi sich an die Reihenfolge hält, dies müsste Frau Zeschzilius sein. Offenbar geschieden. Es muss etwas geschehen. Bitte helfen Sie mir. Nehmen Sie doch Platz, Frau Zeschzilius. Danke. In diesem Sessel hier, bitte. Dankeschön. Darf ich rauchen? Aber ja, ja, bitte. Sie sind meine letzte Hoffnung. Ich weiß nicht mehr, an wen ich mich in meiner Not wenden soll. Zuerst zwang er mich, die alten Briefe zu verbrennen. Dann riss er die Bilder aus dem Album heraus. Ich nehme an, Sie sprechen von Ihrem Mann. Von Jasper Zilius. Das ist mein zweiter Mann. Von ihm spreche ich, ja. Niemand hätte seine Behandlung so lange ertragen wie ich. Niemand. Er wusste, dass Gerd bei einer Diplomatenjagd versehentlich ums Leben kam. Gerd? Gerd Zesch, mein erster Mann. So ein Diplomat aus Mauretanien hielt ihn für einen Keiler, ja. Ich musste seine Briefe verbrennen. Seine Bilder wurden aus dem Album entfernt. Sogar die Bilder vom Begräbnis. Mein Mann... Herr Zilius. Mein jetzt lebender Mann zwang mich, die Anzüge und Hemden von Gerd wegzuschenken. Nein. Desgleichen die Schuhe und seine Seifensammlung. Er liebte Seifen über alles. Ich musste die Fotografien zerstören, die ihn mit dem Bundespräsidenten bei der Besichtigung eines Duschraums in Tamatav zeigten. Was? Nicht. Er verbot mir alle Besuche auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Tante Marlis. Das Arbeitszimmer von Gerd, das unberührt geblieben war, vermietete er an zwei kongolesische Studenten. Was aber das Schlimmste ist. Hat es denn keine Tätlichkeiten gegeben? Tätlichkeiten? Nein. Doch, warten Sie mal. An einem toten Sonntag, da ist er gegen den Grabstein von Gerd tätlich geworden. Mit der Fußspitze. Mhm. Aber das Schlimmste. Ja, aber Sie selbst hat er ungeschoren gelassen. Wenn Sie meinen, dass er mir die Bekanntschaft mit seiner Fußspitze erspart hat, ja. Aber was er jetzt verlangt, sein Hass auf Gerd, immerhin auf einen Toten. Ja, ich verstehe. Sein Hass ist so groß, dass er von mir fordert, den Namen Zesch abzulegen. Er will, dass ich mich nur noch Zilius nenne. Und das gelingt Ihnen nicht? Das kann und will ich nicht. Ich habe meine Liebe genau aufgeteilt. Ihre Liebe? Ich achte darauf, dass keiner zu kurz kommt. Was meinst du, Elfie? 3 Punkte? Zwei. Mhm. Ja, leider nur 2. Wir danken Ihnen, Frau Zesch-Zilius. Sie werden bald von uns hören. Und einen Ratschlag, einen vorläufigen Rat wenigstens. Nur ein wenig Ausdauer und Mut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nicht verzagen, Elfie. Das wird es immer wieder geben. Selbstaufgabe, die sich Liebe nennt. Du musst bedenken, wie lange es dem Mann erlaubt war, sich ungestraft als Mann zu verhalten. Ja, ja. Unsere Stellung wäre heute besser, wenn wir uns einmal grundsätzlich zu einem Krieg entschlossen hätten. Richtig, ja. Zu einem, sagen wir, heiligen Krieg gegen die Männerwelt. Abigaliani übrigens hat diesen Gedanken auch schon mal erwogen und er war gar nicht sicher über den Ausgang. Er glaubte sogar, dass wir... Wir müssen konzentrierter vorgehen, Tante Marlies. Die Anklage, wir müssen der Anklage größeren Raum geben. Und was schlägst du vor? Die individuelle Befragung später vorzunehmen. Wir kommen ja sonst nicht durch. Ich schlage vor, 6 Klientinnen zur selben Zeit. Mhm. Sagst du was, Felicitas? Aha. Sie sagt, vor jeder Anklage sollte man achten, dass mildernde Umstände zur Hand sind. Ja? 6, Todi, gleich die nächsten 6, bitte. Verstanden. Jetzt geht es rascher, meine Damen. Bitte gleich die nächsten 6, ja? Ja, ich bin dran. Bitte Platz zu nehmen. Also, meine Damen, Sie wissen, worum es geht. Wir sind aufeinander angewiesen. Kurz fassen, wenn es geht. In Stichworten wird alles festgehalten. Alles wird bewertet. Die Leiden, die Vergehen, alles. Bitte? Mein Mann ist Postbote, wenn Sie wissen, was ich meine. Seine Tour dauert bis 2. Aber nie kommt er vor 5 nach Hause, weil er auf einem halben Dutzend Stellen zum Kaffee eingeladen wird. Seit neuestem fühlt er sich sogar verpflichtet, überall Blumen hinzuschleppen. Von seinem Gehalt Blumen für ein halbes Dutzend Stellen. Wenn man ihn darauf anspricht, schlägt er zu. Schlägt? Schlägt, ja, wenn Sie wissen, was ich meine. Und Sie erdulden das? Er trifft nicht sehr gut. Er ist kurzsichtig, wenn Sie wissen, was ich meine. Wenn es nur dies wäre, äußere Gewalt. Sie lässt sich ertragen, aber erdulden Sie mal ein Schweigen, das einen Monat lang dauert oder noch länger. Wenn er glaubt, mich strafen zu müssen, dann schweigt er einfach. Ich weiß nie, warum. Er antwortet auf keine Frage, keinen Blick nimmt er auf. Er verlangt stumm, dass meine Schwester mit uns im Schlafzimmer schläft. Er weigert sich, mit mir allein zu sein. Er schweigt einfach. Mhm. Wie findet er seine Sprache wieder? Ich weiß nicht, er isst so gern. Nachts aus dem Eisschrank. Und da passiert es, dass er ins Bett zurückkommt und auf einmal sagt, das Kotelett war gut. Oder der Bückling war zart. Das ist ein Beispiel, Elfie. Wenn wir mehr Zeit hätten, hieran ließe sich beweisen, dass Liebe nur ein Kostüm des Egoismus ist. Gier, Tante Marlies. Verkleidet, drapiert, Gier. Egoismus im Federschmuck. Das ist es. Ich bin am Ende. Er wird es schaffen. Na. Sehen Sie doch nicht immer zur Tür. Hier sind Sie sicher. Ganz sicher. Ja. Er wird es schaffen mit seiner Ausdauer, mit seiner Intelligenz. Er hat mir gesagt, ganz ruhig hat er es mir gesagt, dass er mich in die Klapsmühle bringen wird. In die Anstalt? Mein Geist, er hat ihn methodisch verwirrt, seit 2 Jahren schon. Unsere Freunde haben sich zurückgezogen von mir. So weit hat er es schon geschafft. Ich bemerke die Eile, wenn unsere Freunde mit mir sprechen. Na, na, na, na, na, na, na, fürchten Sie sich doch nicht. Sie sind hier sicher, wie gesagt. Wie geht er vor? Ja, ich weiß nicht mehr, wie es anfing. Meine Erinnerung ist schon getrübt. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Beispiel. Ja, er lud seine beiden Chefs ein, zum Beispiel. Es war furchtbar. Sie kamen mit ihren jungen Frauen. Es sollte Fasanen mit Weinkraut geben. Wir sprachen noch kurz vor dem Essen über Fasanen und Fasanenjagd. Beide Chefs sind nämlich Jäger. Jäger. Jäger, Jäger. Ganz ruhig bleiben. Ich hatte 2 Fasane gekauft und auch vorbereitet. Und dann, als ich das Essen auftragen wollte, es war furchtbar. Ja, was denn? Es waren 2 Wildkaninchen. Fast roh. Hat er das getan? Oh, Tante Marlis, die Methode ist bereits zu erkennen. Na, und weiter? Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich doch die Wildkaninchen. Er hat sie gegen die Fasane getauscht, im letzten Augenblick. Jawohl, so ist es. Genau. Vermutlich behandelt er sie in der Öffentlichkeit mit betonter Fürsorge. Womit? Fürsorge, ja. Elfi, ja. Elfi, was meinst du? Hier sind 10 Punkte nicht zu wenig. Das Minimum. Na, na, na, na, na, ruhig, ruhig, ruhig. Hinter dieser Tür steht niemand. Er wartet auf mich. Draußen im Auto wartet er. Ja. Hat er sie etwa hierher gebracht? Ja. Das trifft sich ja ausgezeichnet, wenn Sie bereit sind zu unterschreiben. Wir könnten ihn gleich übernehmen. Ja. Sie brauchen uns nur mit Ihrer Unterschrift zu ermächtigen. Hier? Ja, dort. Dort, ja. So. So, und nun noch einmal hier. Hier auf der Zweitschrift. Ja. Danke. Meine Damen, ich bitte Sie um ein wenig Geduld. Doch dieser Fall erfordert rasche Behandlung, ja, bevor das Unglück seinen Lauf nimmt. Trudi kann in Aktion treten. Und Sie, meine Damen, können als Zeugen beobachten, was mit dem Verurteilten geschieht, wenn wir das Fenster öffnen. Wenn der Wind günstig ist, können Sie den Akt der Erlösung von hier aus verfolgen. Hört man Ihre Schreie oder Hilferufe? Nichts. Nichts, das Ende erfolgt diskret. Das Ende. Sie sagten das Ende. In diesem Labyrinth des Omar Ichayam geht man spurlos verloren, ohne Schirrereien zu hinterlassen. Aber ich will ihn wiederhaben. Er soll ruhig einen Denkzettel bekommen, aber danach will ich ihn wiederhaben. Trotz der Schläge? Trotz der Schläge. Die sind nicht immer so gemeint. Außerdem schlecht gezielt. Sie verteidigen ihn ja. Schläge können auch verbinden, wenn Sie wissen, was ich meine. Also ich finde das unbegreiflich. Aber bitte, bitte, meine Damen! Das Objekt Ihres Streites ist zu nichts würdig, als dass Sie sich erregen sollten. Nichts würdig? So dürfen Sie von meinem Mann nicht reden. Ah, mein Mann! Da kommt er! Im Garten! Ach, so also sieht er aus. Wie ein englischer Offizier. Er ist Hamburger Auktionator. Wie ausgiebig er den Rhododendron betrachtet, als ob er etwas davon versteht. Er versteht etwas davon. Er hat über 30 neue Arten gekreuzt. Gekreuzt? So etwas gibt es. Ein General, der grausamste Weißgardist, war der beste Interpret von Beethoven-Sonaten in ganz Russland. Tante Marlis, sieh mal. Trudi scheint mit ihrer Aufgabe zu wachsen. Ja, psst, ich werde das Fenster öffnen. Ihre Frau hat recht behalten. Gärten, für mich sind Sie der Trost der Welt. Sie erinnern uns fortwährend. Woran meinen Sie? An das Stirb und Werde. Ja, da mögen Sie recht haben. Reicht der Garten bis zum Weg unten? Früher reicht er bis zur Elbe. Wir haben ein Stück der Öffentlichkeit abgetreten. Aber die Aussicht ist geblieben. Auf den Fluss, auf die Wetterstation. Der schwarze Ball, wissen Sie, was der bedeutet? Allerdings. Um genau zu sein, es ist ein Windwarnsignal, das 6 bis 7 Windstärken ohne Richtungsangabe anzeigt. Sie zeigen erstaunliche Kenntnisse. Das sind nur unausbleibliche Kenntnisse. Ist die Meteorologie etwa Ihre Leidenschaft? Trudi, fang nicht wieder an, Trudi. Es ist schön, wenn man sich Leidenschaften leisten kann. Können Sie das nicht? Oh, ich habe alles Mögliche getan. Münzen gesammelt und eine Zeit lang sogar Rettungsringe. Leider, meine Frau konnte sich nicht damit abfinden. Nicht? Sie wollte alle Aufmerksamkeit für sich. Musste das Sammeln aufgeben. Aber verschmerzt habe ich es noch nicht. Hm. Haben Sie Herzbeschwerden? Wieso? Oder andere Leiden? Ach so, weil ich meine Hand hier rauflege. Seine Angewohnheit weiter nicht. Von manchen Krankheiten, da bringt uns erst das Ende eine Erlösung. Och, ich fühle mich aber gesund, sehr. Die schlimmsten Krankheiten sind die, die wir nicht spüren, wenn der Schmerz ausfällt. Der Schmerz ist der größte Erzieher. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mich rundherum wohlfühle. Dr. Kellermann hat nichts gefunden. Hat er auch den Augentest gemacht? Weil davon verstehe ich nichts. Sehen Sie, wir wissen viel, aber wir wissen nie genug. Ach, ach, mein Schal. Was ist mit dem? Dort hinein, der Wind hat ihn dort hineingeweht. In diese komische Laube? Es ist ein Labyrinth. Ein persisches Gartenlabyrinth. Darin soll man sich wohl verehren. Omar Khayyam hat es meinem Vater geschenkt. Der Orient. Sie machen doch alles zum Spiel. Als ob. Das ist Ihre Devise. Hey, ich bin gleich zurück. Eher verirre ich mich in meiner Badewanne. Darf ich schon zurückgehen? Ich habe Sie gleich. Schulmäßig. Wie im Lehrbuch. Hm? Gelernt ist gelernt. Ich kann es nicht glauben. Wir garantieren dafür, dass er nicht zurückkommt. Ruft er nicht? Er ruft nicht, er klopft nicht. Er macht sich durch nichts mehr bemerkbar. Nein, mein Mann darf dort nicht hinein. Ich erlaube es nicht. Sie haben ja noch nichts unterschrieben, deshalb können Sie zurück. Ja, aber wir müssen weitermachen. Darf ich Sie bitten? Er verlangt von mir, die Kinder zu züchtigen. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag. Auch wenn sie sich nichts zu Schulden kommen lassen, muss ich die Kinder heranlassen. Na und? Was liegt daran? Wenn wir die Zahl der Hamburger Männer reduzieren, verringern wir automatisch die Zahl der Leiden. Tja. Ihre Blicke. Die letzten Blicke, mit denen Sie mich ansehen, bevor Sie verschwinden. Einige scheinen es zu ahnen. Mein Kind, lies die Dankschreiben und dein seelisches Gleichgewicht ist wieder vorhanden. Vorgestern 29, gestern 14. Und ich kann nicht glauben, dass sie alle... Was? So sind wie ihre Frauen sie darstellen. Sie sind noch schlimmer. Frag sie nach ihren Träumen und du wirst sehen, sie sind noch schlimmer. Ich habe Angst. Ich habe ein wenig Angst. Es sind so viele... Wenn ich an die Zahl der Anmeldungen denke, nicht wahr, Elfi? Tja. Niemand hätte vermutet, dass es in dieser Stadt so viele heimliche Friedhöfe gibt. Was sagst du? Ach, Felicitas meint, schon alles Körperliche zeigt, dass die Liebe ein Irrtum ist oder eine Erfindung. Ich habe deinen Lieblingslikör gekauft, Trudi. Na, wie wär's mit deinem Gläschen? Manchmal, wenn sie mich ansehen. Ach, in Ihren Blicken ist so viel Ahnungslosigkeit, so viel Vertrauen. Das hat keinen Zweck, Tante Marlies. Trudi wird ihre Pflicht tun, wie wir alle. Wie viel haben wir heute abgefertigt? 24. Ja. Und wie viel sind noch geblieben bis zum Feierabend? Eine. Name? Knopf. Knopf? Der letzte Fall heute, Nummer 25. Zu deiner Orientierung, der Delinquent hat seine Frau gezwungen, ihn 12 Jahre nicht zu berühren. Dir ist hoffentlich klar, welch eine symbolische Beleidigung dahinter steckt. Indem er sich für unberührbar erklärt, deklassiert er unser Geschlecht. Seine Frau hat ihn hergeschickt. Er wartet wie üblich im Garten. Darf ich danach bitte gleich ins Bett? Ja, du bekommst einen Likör und darfst ins Bett. Wir drücken dir die Daumen. Also worauf wartest du noch? Wir müssen die Kartei ordnen. Dieser blonde Telegrammbote, der war bestimmt unschuldig. Ach, unschuldig. Der hat seiner Frau so lange Pralinen aufgezwängt, bis die Bedauernswerte alle Formen sprengte. Da hatte er einen Grund, sie zu verlassen. Wie kann man in solch einem Fall von Unschuld sprechen? Von mir aus können wir abhaken. Hallo, hören Sie mich? Guten Tag. Ich bin auf die Steinbank gestiegen. Man kann von hier aus besser. Trudi? Bist du es wirklich, Trudi? Wie geht es dir? Danke. Danke, es geht mir gut. Du hast dich nicht sehr verändert. Ich bin pensioniert mittlerweile. Ich bin im nächsten Jahr dran. Man sieht es dir aber gar nicht an. Ich sehe es mir an. Das genügt. Wenn ich das gewusst hätte... Was? Meine Frau hat gewissermaßen diese Verabredung für mich getroffen. Sie bat mich, mit Marlies Luderking zu sprechen. Hier. Das ist meine Tante. Weißt du, worum es hier geht? Man sagte mir, es sei etwas Wichtiges zu regeln. Trudi, was fehlt dir, Trudi? Setz dich hin. Warum bist du gekommen auf einmal? Ich wusste nicht. Seit wann bist du verheiratet? Ich? Seit etwa 9 Jahren. Deine Frau ist wetterkundig? Sie ist nicht in der Lage, eine Cirrus von einer Cumuluswolke zu unterscheiden. Und sonst? Sonst? Wie soll ich sagen? Es ist, ich weiß nicht, ob du mich verstehst, es ist eine Verbindung aus Vernunftsgründen. Die Basis ist Vernunft. Es ist mein Prinzip, auf die Vernunft zu setzen. Immer schon? Zumindest habe ich es immer versucht. Das Labyrinth. Es steht ja noch immer da. Warst du mal drin inzwischen? Du erinnerst dich daran? Als der Sturm aufkam, weißt du noch, wären wir beinahe hineingelaufen. Ja, beinahe. Manches ist beinahe geschehen. Und du, Trudi? Pensioniert. Seit dem Frühjahr. Und du? Hast du gut arbeiten können in Lappland? In Lappland? Ich war mehrmals dort oben. Die Wolkenbildung... Nirgendwo in Europa kann man die Wolkenbildung so gut studieren wie in Lappland. Wir haben sie gefärbt, die Wolken. Damals. Das erste Mal war ich als Student dort oben. Ich meine, damals, als du auf die Terrasse gingst, um nach dem Regen zu sehen. Ach, Trudi, müssen wir darüber sprechen heute? Dieser Abschied. Ich habe immer nach einer Erklärung für diesen Abschied gesucht. Das ist doch begraben. Und für dich? Deine Schwester, hat sie dir nicht alles gesagt? Ich war auf einer Elternversammlung. Ich wollte auf dich warten. Ich weiß nicht, wie alles anfing. Was? Ich war so überrascht, als sie mich plötzlich umarmte. Sie? Dich? Und mich küsste. Sie bat mich. Das ist nicht wahr. Sie sagte, dass sie mich liebt. Sie bat mich, dieses Haus mit ihr zu verlassen, während wir auf dich warteten. Das ist nicht wahr, Burkhard. Das kann nicht wahr sein. Ihr Gepäck stand schon bereit. Ich habe es selbst gesehen. Sie brauchte nur noch meine Einwilligung. Sogar die Fahrkarten hatte sie schon besorgt für sich und für mich. Ich dachte, du wusstest das alles. Habt ihr nie darüber gesprochen, später? Nach Amsterdam. Ja, sie erwähnte Amsterdam. Sie war bereit, alles aufzugeben. Jedenfalls hatte sie bereits einen Brief an die Schuldirektion geschrieben. Nein! Trudi, fehlt dir was? Trudi, hörst du mich? Ja, ja. Ich höre dich. Ich verstehe dich. Vieles beginne ich jetzt zu verstehen. Lass doch die alten Geschichten. Komm, wir sehen uns das Labyrinth mal von innen an. Das wollte ich immer schon. Entschuldige mich. Dann sehe ich es mir alleine an. Nein. Nein, du darfst dort nicht hinein, bitte. Warum nicht? Du musst es mir versprechen. Ich erkläre es dir später. Bitte, bitte, tu es nicht. Dann warte ich eben hier. Na, erledigt, Trudi. Ich frage dich, ist Nummer 25 erledigt? Warum gehst du nicht hinaus und ziehst nach? Wie sprichst du denn mit mir? Hast du noch die Fahrkarten? Steht das Gepäck bereit? Lass die Scherze und beantworte meine Fragen. Und wenn ich Fragen zu stellen habe? Muss ich dich daran erinnern, wer hier das Wort führt? Hoffentlich findest du jemanden, der es befolgt. Erklär mir sofort dein Verhalten, bevor Tante Marlies zurückkommt. Vielleicht habe ich einen Anspruch darauf, von dir Erklärungen zu fordern. Weißt du, wie dein Betragen genannt zu werden verdient? Für dein Betragen wüsste ich einen Namen. Als zum letzten Mal? Hast du deine Aufgabe erfüllt? Nein. Und ich werde sie auch nicht erfüllen. Was? Von heute ab werdet ihr ohne mich auskommen müssen. Vielleicht kannst du meine Aufgabe übernehmen. Wie? Du mit deiner Energie und dem Wunsch nach Vergeltung. Und ich werde verreisen. Ich fürchte, Trude, du beginnst dich zu vergessen. Im Gegenteil, ich bin dabei, mich wiederzufinden. Knopf? Knopf? Das ist doch nicht... Ja, es ist... Es ist Burkhard Knopf, der Meteorologe, wie du ihn genannt hast. Ach. Ja, er ist es. Er wartet draußen. Allerdings nicht, um mit dir zu fliehen. Du brauchst die Fahrkarten nicht mitzunehmen. Ich verstehe gar nicht, wovon du sprichst. Du, mit deinen Erlösungen, mit deiner Aktion zur Verringerung der Leiden. Soldaten des Glücks. Und was ist es in Wirklichkeit? Willst du es hören? Ja, nur zu, sag es. Wenn du glaubst, dass es gesagt werden muss. Ihr wolltet nach Amsterdam, nicht wahr? Das Haus, das Onkel Jan mir vermacht hat. Nur deine Liebeserklärung war ein wenig überstürzt, weißt du. Man lässt sich nicht gerne überrumpeln. Versuch's doch jetzt noch einmal. Ha? Ich bin sogar bereit, dir beim Packen zu helfen. Trudi, ich bitte dich, mich zu verstehen. Unterbrich für einen Augenblick deine Anklagen... Und hör mir zu. Worte? Was sollen jetzt noch Worte? Weg damit! Weg mit allem! Mit dieser Kartei! Was machst du? Mit diesen Dankschreiben, mit diesen sorgfältig abgehefteten Leiden. Ach, ich gebe sie den Eigentümern zurück. Bitte, Trudi, gib mir Zeit und ich erkläre dir alles. Einem Ertrunkenen? Willst du einem Ertrunkenen erklären, wie er sich über Wasser halten soll? Ach, Ja. Sieh nur hinaus. Erkennst du ihn wieder? Geh nur! Geh nur! Was ist denn hier geschehen? Als ob ein Wind hier gewütet hat. Um Himmels Willen. Gib dir keine Mühe, die Kartei zu ordnen. Du übersiehst, mein Kind. Morgen haben wir 30 Fälle zu erledigen. Ich würde das Aufsammeln der Polizei überlassen. Was sagst du da? Sagtest du Polizei? Mein liebes Kind, du meinst doch wohl nicht im Ernst, dass die Polizei in der Lage ist, die speziellen Leiden von uns Frauen zu bewerten. Die können nicht einmal die Diebstähle von Damenhandtaschen aufklären. Wo ist denn Elfi? Da. Wo? Im Garten? Das ist doch nicht etwa ein Mann. Es spricht alles dafür, Tante Marlies. Sie gehen ins Labyrinth. Zusammen. Schau nur, Trudi. Was bedeutet denn das? Zusammen. Schnell, Trudi. Er ging voraus. Sie wollen Anzeige erstatten? Ja, das möchte ich gern. Möchten Sie uns Ihren Namen sagen? Pienkogel. Gertrud Pienkogel. Hamburg 52. Einen Beruf haben Sie auch? Hatte ich, junger Mann. Lehrerin Deutsch und Geografie. Überfall? Wieso? Wollen Sie einen Überfall melden? Wir nehmen an, man hat versucht, Ihnen die Handtasche zu entreißen. Wegen einer Lappalie hätte ich Sie nicht bemüht. Also kapitales Verbrechen? Ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, fachmännisch. Aha. Worum handelt es sich denn? Um die Verringerung der Männer in Hamburg. Sagten Sie Verringerung? Die Beseitigung einer erheblichen Anzahl von Männern, die sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, gegenüber ihren Frauen. Und haben Sie einen Verdacht? Ich biete Ihnen Tatsachen. Ja, das habe ich erwartet. Ich hoffe, Sie freuen sich darüber. Ja. Ich bin gekommen, um Anzeige zu erstatten gegen meine Schwester, Tante Marlies und mich. Wegen Verringerung der Männer in Hamburg. So ist es. Darf ich mich nach der Todesart erkundigen? Ja. Die verurteilten Herren, ich meine die Männer, die genügend negative Punkte erhalten hatten, wurden in ein Labyrinth gebracht. Labyrinth? Das hätte ich mir denken können. Ich hatte es auch schon erwartet. Labyrinth. Sie wurden also in die Irre geschickt. Es ist ein persisches Gartenlabyrinth. Omar Khayyam hat es bauen lassen. Er war ein Freund meines Vaters. Wer das Labyrinth betritt, ist so gut wie verloren. Er ist verloren. Bisher hat noch niemand herausgefunden. Das Gedränge, es muss ein ziemliches Gedränge geben im Labyrinth. Es bewahrt sein Geheimnis vollkommen. Beim letzten Streifengang, mir ist auch schon aufgefallen, wie selten die Männer im Straßenbild sind. Nicht wahr? Und die Kneipenwirte klagen auch über mangelnde Besucherzahlen. Alles ein Resultat unserer Tätigkeit, nehme ich an. Falls Sie die Kartei der Verschwundenen einsehen möchten, sie ist auf meinem Zimmer. Eine Kartei gibt es also auch? Sie ist sorgfältig geführt, ebenso das Archiv der Leiden. Wann darf ich mit Ihrem Besuch rechnen? So bald wie möglich. So schnell wie möglich. Das beruhigt mich. Ich erwarte Sie, mein Herr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du hast doch nichts notiert. Sehe ich so aus. Und da wollen die Leute, dass man ihnen glaubt? Morgen erzählst du uns was anderes. Und vergessen, dass wir nur Tatsachen glauben können. Weißt du noch die Alte, die sich immer über die Zebras beschwert hat? Ihr Nachbar hat ihr jeden Abend ein Zebra ins Zimmer geschickt.